Deutsche Panzer haben den äußeren Verteidigungsring von Moskau erreicht. Auf der Autostraße Smolensk-Moskau sammeln sie sich zum Angriff auf eine 14 Kilometer tiefe Schutzstellung, die sich auf dem historischen Schlachtfeld von Borodino in mehreren Linien hintereinander aufbaut. Sie war eines der stärksten Befestigungswerke der Sowjets. In dreitägigen, schwersten Kämpfen wurde sie von Verbänden der Waffen-SS und der Panzergruppe des Generaloberst Höfner durchstoßen. Der Kriegsberichter, der diese Aufnahmen drehte, befand sich in einem der ersten Panzer, die den Angriff auf die Verteidigungsstellung von Borodino eröffneten. Hier sein Bericht, den er zu diesen Bildern gab. Mit starken Panzerkräften rennen wir gegen zäh verteidigte Stellungen an. Ich sitze auf dem Platz des Funkers in einem schweren Panzer und drehe von dort aus den Angriff. Gegen uns stehen neue Reserven der Sowjets, die hier vor Moskau mit schweren und schwersten Waffen bestens ausgerüstet sind. Ein mörderisches Feuer empfängt uns. Artillerie, Pack, Flak, Granatwerfer und MG von drei Seiten. Stundenlang kommen wir nicht von der Stelle. Panzerkampfwagen und Artillerie stehen sich in erbittertem Kampf gegenüber.